Also arrangierte ich mit seinem Unbewussten, ihn sich als einen heterosexuellen Menschen entwickeln zu lassen. Die Veränderung sollte als das Ergebnis einer spirituellen Erfahrung stattfinden. Sein Unbewusstes hielt diese Art des Vorgehens auch für die angemessenste. Er veränderte sich ohne bewusste Repräsentation der Hypnosesitzung und des Ursprungs der Veränderungen. Er glaubte, sie seien das Resultat einer Drogenerfahrung. Er rauchte Marihuana und hatte ein kosmisches Erlebnis. Er nahm an, es sei die Qualität des Grases und nicht eine posthypnotische Suggestion. Das reichte für ihn aus, um sich in der Weise zu verändern, wie er es wollte. Die Leute haben viele Teile, die das Gleiche tun. Ein Teil möchte nicht, dass das Bewusste weiß, was vor sich geht. Denn er glaubt, das Bewusste könne nicht damit umgehen. Vielleicht hat er recht, vielleicht nicht. Manchmal habe ich mit Leuten gearbeitet und mit einem Teil den Handel gemacht, dem Bewussten zu erlauben, sich irgendeiner Sache Stück für Stück und ganz langsam gewahr zu werden, um herauszufinden, ob das Bewusste tatsächlich nicht damit umgehen kann oder vielleicht doch. Meistens stellt der Teil fest, dass das Bewusste die Information akzeptieren kann. Manchmal erhielt ich auch ein nachdrückliches Nein. Auf keinen Fall werde ich das tun. Ich möchte nicht, dass das Bewusste es weiß. Ich werde dies ganze Verhalten ändern, aber ich werde das Bewusste in keiner Weise informieren. Und die Leute verändern sich. Zum größten Teil findet die Veränderung sowieso auf der unbewussten Ebene statt. Erst in der neueren westeuropäischen Geschichte haben wir die Vorstellung über die Veränderung explizit gemacht. Hätte der Teil gesagt, er wäre nicht bereit, Dicks Bewusstsein über seine Absicht zu informieren, so hätten wir einfach weitermachen können, denn es wäre sowieso nicht relevant gewesen. Wir hätten diesen Teil einfach angewiesen, direkt zu seinem kreativen Teil zu gehen, um die neuen Wahlmöglichkeiten zu bekommen. Und genau das, nämlich das Bewusste zu informieren, ist wahrscheinlich der Grund, weshalb es so lange gedauert hat. Ich meine es ernst. Sich Sachen bewusst zu sein, ist, soweit ich weiß, niemals wichtig, es sei denn, man will Bücher schreiben, um sein Verhalten abzubilden. In der direkten Kommunikation jedoch, sowohl internal als auch mit anderen Leuten, braucht man das Bewusstsein nicht. Wir haben seine bewusste Teilnahme im Wesentlichen darauf beschränkt, die Schwankungen in seinem Signalsystem zu empfangen und zu berichten und die entsprechenden Fragen zu stellen, die diese Reaktionen stimulieren. Es ist möglich, nicht nur möglich, sondern sogar recht positiv, dass er nicht weiß, welche Absicht sein unbewusster Teil verfolgt. Genauso wie es für ihn möglich und positiv ist, nicht zu wissen, welches die neuen Wahlmöglichkeiten sind. Die Veränderungen werden genauso tiefgreifend und effektiv sein, als wenn er das alles wüsste. In bestimmter Hinsicht werden sie sogar noch effektiver sein. Mann, was ist, wenn man am Anfang überhaupt keine Reaktion bekommt? Nun, wenn du überhaupt keine Reaktion bekommst, ist dein Klient vermutlich tot. Aber wenn er eine Reaktion bekommt, die ihn überzeugt, so würde ich mich mit seinem Unbewussten verbünden und sagen, sieh mal, dieser Teil ist nicht bereit, mit dir zu kommunizieren. Ich kann das gut verstehen, denn ich würde auch nicht mit dir kommunizieren. Dir ist immer noch nicht klar geworden, dass dieser Teil die ganze Zeit etwas Lebenswichtiges für dich getan hat. Er hat dir einen Dienst erwiesen. Und du verbringst so viel Zeit damit, gegen deine eigenen internalen Prozesse anzukämpfen, während sie versuchen, etwas Positives für dich zu tun. Ich möchte, dass du ihm wirklich mit allem Respekt gegenübertrittst und ihm deine Anerkennung aussprichst. Und ich denke, es wird langsam Zeit, dass du dich bei ihm entschuldigst. Ich lasse die Leute tatsächlich nach innen gehen und sich dafür entschuldigen, dass sie mit dem Teil gekämpft haben und ihm dadurch das, was er für sie wollte, erschwert haben. Wenn das nicht hilft, dann kann man ihnen auch drohen. Und wenn du nicht damit anfängst, besser mit deinen Teilen umzugehen, werde ich ihnen helfen, dich zu zerstören. Ich werde ihnen dabei helfen, dir schreckliche Kopfschmerzen zu machen und dafür zu sorgen, dass du 25 Pfund zunimmst. Typischerweise bekomme ich dann tatsächlich gut unbewusste Reaktionen. Der Betreffende wird vielleicht sagen, nun, ich glaube nicht, dass das so ganz stimmt. Und gleichzeitig mit dem Kopf nicken. Frau, im dritten Schritt fragtest du den Teil, was er zu tun versucht, welche Absicht er mit diesem Verhaltensmuster verfolgt. Ist es überhaupt notwendig, das zu tun, wenn es doch keine Rolle spielt, ob er sie bewusst kennt oder nicht? Nein, es ist nur so, dass die meisten Leute daran interessiert sind. Hätte das Unbewusste die Absicht nicht preisgeben wollen, so hätten wir einfach sagen können, obwohl X ein Verhalten ist, das du bewusst ändern möchtest, bist du trotzdem bereit zu glauben, dass es dieser Teil gut meint und dass das, was er für dich zu tun versucht, indem er dich X'en lässt, etwas Gutes für dich als ganze Person ist? Wenn du bereit bist, das zu akzeptieren, dann lassen wir den Inhalt unbewusst und du sagst ihm, ich glaube, dass du gute Absichten hast und ich vertraue dir. Ich brauche sie nicht zu kennen und zu bewerten, denn ich gehe davon aus, dass du ganz in meinem Interesse handelst. Und dann hätten wir einfach mit dem vierten Schritt weitergemacht. Vor einigen Jahren arbeiteten wir auf einem Workshop mit einer Frau, die eine Phobie hatte. Sie konnte nicht auf der Autobahn fahren. Anstatt es als Phobie zu behandeln, was sehr viel eleganter gewesen wäre, machten wir mit ihr ein Standard-Reframing. Obwohl es mit dem Muster der doppelten visuell-kinästhetischen Dissoziation sehr viel schneller geht. Ich wollte demonstrieren, dass man das Umdeuten auch auf Phobien anwenden kann. Ich sagte, sieh mal, es gibt einen Teil in dir, der dir vor Angst das Herz in die Hose rutschen lässt, wenn du in die Nähe einer Autobahn kommst. Geh nach innen und erzähle diesem Teil, wir wüssten, dass er etwas ganz Wichtiges tue und frage ihn, ob er bereit ist, mit dir zu kommunizieren. Sie erhielt eine sehr starke, positive Reaktion. Also sagte ich, geh jetzt nach innen und frage ihn, ob er bereit sei, dir zu erzählen, was er für dich zu tun versucht, indem er dir vor Angst das Herz in die Hosen rutschen lässt, wenn du in die Nähe einer Autobahn kommst. Sie ging nach innen und dann sagte sie, also der Teil sagte, nein, ich bin nicht bereit, es dir zu sagen. Anstatt an diesem Punkt auf unbewusstes Umdeuten überzugehen, habe ich etwas gemacht, das sich merkwürdig anhören mag. Es ist etwas, das ich von Zeit zu Zeit mache, wenn ich einen bestimmten Verdacht habe. Andere Leute sprechen von Intuition. Ich ließ sie nach innen gehen und den Teil fragen, ob er wüsste, was er für sie tut. Sie schloss die Augen und als sie zurückkam, sagte sie, also ich kann nicht glauben, was er sagte. Nun geh nach innen und frage ihn, ob er die Wahrheit sagt. Sie ging wieder nach innen und dann sagte sie, ich weigere mich, es zu glauben. Nun, was sagte er? Er sagte, er hat es vergessen. Nun, wenn das auch witzig klingt. So habe ich doch immer gedacht, es war eine großartige Antwort und in bestimmter Hinsicht auch eine sehr sinnvolle. Ihr lebt schon eine Zeit lang. Wenn ein Teil sein Verhalten organisiert, um etwas Bestimmtes zu tun und ihr stellt euch dagegen und bekämpft ihn, so kann er derartig in diesen Kampf verwickelt werden, dass er vergisst, warum er überhaupt am Anfang sein Verhalten in dieser Weise organisiert hat. Seid ihr schon einmal in einen Streit eingestiegen und ist euch dann mittendrin aufgefallen, dass ihr vergessen habt, was ihr am Anfang eigentlich wolltet? Teile sind wie Leute. Manchmal vergessen sie, worauf sie abzielen wollten. Um einen Haufen leeres Gerede zu vermeiden, sagte ich, pass auf, dieses ist ein mordskraftvoller Teil von dir. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie viel Kraft in ihm steckt? Jedes Mal, wenn du dich einer Autobahn näherst, ist dieser Teil in der Lage, dir das Herz in die Hosen rutschen zu lassen. Wirklich erstaunlich, nicht? Wie würdest du es finden, einen Teil wie diesen auf deiner Seite zu haben? Und darauf sie, genau so einer fehlt mir. Also sagte ich, geh nach innen und frag den Teil, ob er gerne etwas tun würde, was ihm Anerkennung einbringen würde und der Mühe wert wäre und auch seinen Fähigkeiten entspreche. Und natürlich gab der Teil die Antwort, oh ja. Also sagte ich, jetzt geh nach innen und frage diesen Teil, ob er bereit sei, dir ein wohliges Gefühl wacher Sicherheit zu geben, verbunden mit regelmäßiger, entspannter Atmung, vorsichtiger Aufmerksamkeit und vollen sinnlichen Erleben, wenn du auf die Autobahnauffahrt fährst. Der Teil sagte, ja, das will ich tun. Dann ließ ich sie einige Situationen auf der Autobahn fantasieren. Vorher wäre ihr das unmöglich gewesen. Sie wäre von panischer Angst überflutet worden, schon wenn sie sich in der Fantasie einer Autobahn auch nur angenähert hätte. Auf dieser Fantasiereise hatte sie keine Schwierigkeiten. Später stieg sie ins Auto und fuhr hinaus auf die Autobahn. Sie kam gut zurecht und genoss es so sehr, dass sie 4 Stunden lang fuhr mit Vollgas. Mann, an einer Stelle sah es so aus, als wäre Dicks Stirn verspannt. Mir war unklar, ob er in dem Moment irgendwie belastet war oder ob er sich einfach nur konzentriert hat. Wenn ihr mit jemandem arbeitet und ernsthaft im Zweifel über sowas seid, dann habt ihr euch selbst gegenüber die Verpflichtung, euren Verdacht zu verifizieren oder als unbegründet fallen zu lassen. Am leichtesten geht es natürlich mit derselben Methodologie. Ich würde Dick ansehen und sagen, mir ist aufgefallen, dass du die Stirn gerunzelt hast. Manchmal ist das ein Anzeichen für Verspannung, manchmal auch nur für Konzentration. Und ich weiß nicht, was es war. Der Prozess verlängert sich nur um 30 Sekunden. Wenn er nach innen geht und den für das Stirnrunzeln verantwortlichen Teil bittet, es zu verstärken. Wenn er irgendeinen Beitrag zu diesem Prozess deutlich machen möchte. Oder wenn nicht, die Stirn zu entspannen. Dadurch bekommt ihr eine unmittelbare Bestätigung, ganz ohne Halluzinationen. Ihr braucht nicht zu halluzinieren. Und er muss nicht raten. Ihr habt damit ein System, mit dessen Hilfe ihr direkt sensorische Signale als Antworten auf eure Fragen bekommt. Ich hoffe, dass die Hypnotiseure unter euch einige der Muster erkennen, die in diesem Prozess auftreten. Das eine ist die Fraktionierung. Der Wechsel zwischen der Ausrichtung nach innen und dem Zurückkommen ins sinnliche Erleben, hinein in die Trance und wieder heraus. Ob ihr nun Hypnotiseure seid oder nicht, auf jeden Fall werdet ihr schon von Fingersignalen oder idiomotorischen Signalen gehört haben. Ein Hypnotiseur kommt häufig mit der Person im Trancezustand überein, dass sie als nicht simulierte, unbewusste Bewegung den rechten Zeigefinger für Ja hebt und den linken für Nein. Was wir hier gemacht haben, ist nichts anderes, als dass wir ein System natürlicher Fingersignale aufgebaut haben. Fingersignale als solche sind eine völlig künstliche Einrichtung des Hypnotiseurs. Das Umdeuten lässt dem jeweiligen Teil des Klienten sehr viel größere Freiheit, ein Signalsystem auszuwählen, welches mit den momentanen Bedürfnissen am besten übereinstimmt. Es ist eine naturalistische Technik, die als zusätzlichen Vorteil auch Signale möglich macht, die nicht vom Bewusstsein nachgeahmt werden können. Und trotzdem haben sie die gleiche formale Struktur wie die Fingersignale. Es ist das gleiche Prinzip. Die Benutzung natürlicher Signale macht es den verschiedenen Teilen auch möglich, verschiedene Kanäle zu benutzen, anstatt sie alle das gleiche System benutzen zu lassen. Nun, was wäre, wenn er andere Signale als Antwort bekommen hätte? Wie zum Beispiel erhöhte Schweißbildung in den Handflächen, Empfindungen im vorderen Teil der Beine oder das Geräusch eines schnellfahrenden Autos. Dann hätte ich gesagt, ich freue mich, dass so viele Teile aktiv sind, um etwas Gutes für dich zu tun. Für das, was wir jetzt tun wollen, ist es wichtig, dass du nach innen gehst und dich bei ihnen für alle diese Antwortreaktionen bedankst. Bitte alle diese Teile ganz aufmerksam zu verfolgen, was hier passiert. Zuerst nehmen wir das Schwitzen deiner Hände. Mit dem Teil werden wir arbeiten. All den anderen Teilen garantiere ich, dass es keine Verhaltensveränderungen geben wird, bevor wir nicht in der ökologischen Überprüfung die Bestätigung bekommen haben, dass sie alle das neue Verhalten akzeptieren. Man kann auch alle diese Teile bitten, ein Komitee zu bilden und gemeinsam ein Signal auszuwählen. Dann kann man das Komitee veranlassen, den kreativen Teil von seinen kollektiven Bedürfnissen zu unterrichten und so weiter. Mann, was ist, wenn im 5. Schritt der Teil nicht die Verantwortung übernimmt? Nun, in dem Fall ist vorher schon etwas falsch gelaufen. Wenn der Teil sagt, nein, ich übernehme die Verantwortung nicht, wirklich derselbe ist wie der die 3 Verhaltensmuster ausgewählt hat, von denen er glaubt, sie seien effektiver als das alte Muster, dann ergibt das überhaupt keinen Sinn. Es wäre ein Hinweis, dass an irgendeiner Stelle eure Kommunikationskanäle durcheinander gekommen sind. Also geht ihr zurück und sortiert sie. Mann, Wenn man in einem Schritt nachhilft und es nichts nützt, was dann? Man fragt zum Beispiel, wirst du aus diesen Möglichkeiten wählen? Und er sagt, nein, das werde ich nicht. Ja, dann kannst du sagen, Blödsinn, ich biete dir Wege an, die effektiver sind als dein gegenwärtiges Verhaltensmuster. Und du sagst, nein, was bist du für ein Trottel? Ich meine das ernst. Es funktioniert sehr gut. Daraufhin bekommst du eine Reaktion. Es ist aber nur eins von vielen möglichen Manövern. Es gibt noch unzählige andere. Oh, dann bist du also ganz zufrieden mit der Energieverschwendung, die ihr da betreibt. Benutzt alle Manöver, die ihr in eurem Verhaltensrepertoire finden könnt, um an dem betreffenden Punkt genau die Reaktion zu bekommen, die ihr bekommen wollt. Frau, was passiert, wenn euer neues Verhalten stattfindet? Was wird euch darüber berichtet? Gewöhnlich verhalten sich die Leute schon eine Woche lang anders, bevor sie es merken. Das Bewusste ist tatsächlich sehr begrenzt. Das ist der Bericht, den wir häufig bekommen. Ich habe die Umdeutung einmal bei einer Frau angewandt, die phobisch reagierte, nämlich dann sehr eigenartig, wenn sie über eine Brücke musste, aber nur, wenn es Wasser unter ihr gab. Es gibt eine Brücke in New Orleans, die wird die Slidell Bridge genannt. Sie sagte dann immer ganz besonders bei der Slidell Bridge, to slide, ausrutschen, gleiten. In dieser Weise betont. Nachdem wir den Prozess des Umdeutens durchlaufen hatten, fragte ich sie, kommst du auf deinem Weg nach Hause über eine Brücke? Und sie sagte, ja, ich werde über die Slidell Bridge fahren. Dieser Unterschied reichte als Indikator für mich aus, um zu wissen, dass das Umdeuten funktioniert hatte. Sie war 3 Tage in diesem Workshop und sagte sonst kein einziges Wort. Als der Workshop zu Ende war, kam ich auf die Arbeit mit ihr am Freitag zu sprechen. Du bist doch an diesem Wochenende ein paar Mal über Brücken gefahren. Und ich möchte gern wissen, ob du dabei noch eine dieser phobischen Reaktionen hattest. Sie sagte, oh, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ein paar Tage zuvor war es ein Problem, an dem sie gearbeitet hatte. Und 2 Tage danach sagte sie, ja, ja, es sind einfach Schnellstraßen, die über Wasser führen. Das ist eine ganz ähnliche Reaktion, wie Tammy sie uns gestern angeboten hat. Nachdem Tammy in der Fantasie darüber gefahren war, sagte sie, nun, das war eine Fahrt über eine Brücke. Es verlor diesen unglaublichen Einfluss, diese überwältigende kinästhetische Reaktion. Meistens denken die Leute nicht einmal mehr dran. Sie haben die Tendenz, es irgendwann später zu entdecken. Und ich denke, das ist auch sehr viel günstiger, als wenn sie total überrascht und erfreut darüber wären. Diese gleiche Frau aus New Orleans sagte auch, also eine witzige Geschichte ist das. Eigentlich hatte meine Phobie gar nichts mit Brücken zu tun. Wenn du nicht phobisch auf Brücken reagiert hast, wie kam es dann, dass du beinahe durchgedreht bist, wenn du auf einer drauf warst? Weil sie über Wasser gehen. Denn die ganze Sache hatte damit zu tun, dass ich als kleines Kind beinahe ertrunken wäre und das passierte unter einer Brücke. Hast du einen Swimmingpool? Jetzt, wo du das fragst, stimmt überhaupt? Nein. Schwimmst du oft? Ich schwimme nie. Ich kann nicht schwimmen. Was magst du lieber, duschen oder ein Vollbad nehmen? Duschen. Irgendwo in ihrer Vergangenheit hat sie eine Generalisierung zustande gebracht, die besagte, geh nicht in die Nähe von Wasser, du wirst ertrinken. Wenn dieser Teil merkte, dass sie über eine Brücke ging, sagte er, Brücken führen über Wasser und Wasser ist sehr gut geeignet, um darin zu ertrinken. Also ist es jetzt an der Zeit, von Angst überflutet zu werden. Follow-ups haben wir in jedem Fall. Die Leute kommen zurück oder rufen an und auf die Weise können wir sicherstellen, dass die gewünschten Veränderungen eintreten. Typischerweise müssen wir den Bericht erst erbitten. Und es erscheint mir auch richtig so zu sein. Die Veränderung ist das einzig Konstante in meiner Erfahrung. Und zum größten Teil findet sie auf der unbewussten Ebene statt. Erst seit dem Auftauchen der offiziellen humanistischen Psychotherapien in der Psychiatrie wenden die Menschen dem Phänomen der Veränderung ihre bewusste Aufmerksamkeit zu. Eine Frau in Michigan hatte eine Phobie, an der ich mit ihr arbeitete. Während dieser Arbeit kannte ich den Inhalt nicht, aber später stellte sich heraus, dass sich ihre Phobie auf Hunde bezogen hatte. Nachdem wir fertig waren, besuchte sie einen Freund, einen Hundebesitzer. Sie amüsierte sich köstlich, als sie ins Haus ging und den Hund erblickte. Er sah sehr viel kleiner aus. Sie sagte zu ihrem Freund, »Mein Gott, was ist denn mit deinem Hund passiert? Der ist ja eingelaufen.« »Mann!« Dicks Signalsystem gab die positive Antwort, dass der Teil die drei neuen Wahlmöglichkeiten von seinem kreativen Teil erhalten hat. Was wäre, wenn er eine negative bekommen hätte? Es spielt keine Rolle, ob man ein Ja oder ein Nein erhält. Wichtig ist nur, dass man überhaupt ein Signal erhält. Die Ja-Nein-Signale sind nur dafür da, das Bewusstsein der Person abzulenken, mit der man arbeitet. Erhält man ein Nein, so kann man ihr ein anderes Vorgehen anbieten. Dann geh zu deinem unaufrichtigen, hinterlistigen Teil und sage ihm, er soll sich mit deinem kreativen Teil verbünden, um den anderen Teil zu überlisten und ihm die neuen Wahlmöglichkeiten unterzujubeln. Wie ihr es macht, ist ganz egal. Ich hätte ihn wahrscheinlich einen kreativen Teil konstruieren lassen. Ich hätte mich nicht damit zufrieden gegeben, dass er Zugang zu seiner Kreativität hat. Ich weiß, dass es unendlich viele Wege gibt, etwas Bestimmtes zu erreichen. So kann man zum Beispiel sagen, kennst du jemanden, der das kann? Ich möchte, dass du dir noch einmal ganz lebhaft und detailliert in Bildern, Gehörseindrücken und Gefühlen vergegenwärtigst, was derjenige tut. Und dann lass diesen Teil von dir jene Möglichkeiten in Betracht ziehen. Das ist eine Form der Anwendung dessen, was wir Wechsel des Beziehungsindex nennen. Was ist, wenn ihr den Betreffenden fragt, gibt es einen Teil von dir, den du als deinen kreativen Teil betrachtest? Und er antwortet, nein. Was macht ihr dann? Oder er zögert und sagt, also ich weiß nicht recht. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, einen kreativen Teil mit Hilfe der Repräsentationssysteme und des Ankers zu erzeugen. Ihr sagt, denke an die 5 Episoden in deinem Leben, in denen du dich in einer sehr kraftvollen, kreativen Weise verhalten hast, ohne die leiseste Ahnung zu haben, wie du es gemacht hast und was du gemacht hast, aber dabei doch gewusst hast, dass es das Positivste und Kreativste war, was du jemals gemacht hast. Während er bzw. sie an diese 5 aneinandergereihten Episoden denkt, ankert ihr sie. Dann verfügt ihr über einen direkten Anker, einen direkten Zugang zu der Kreativität dieses Menschen. Ihr habt einen zusammengesetzt und gleichzeitig die persönliche Geschichte dieses Menschen organisiert. Oder ihr fragt die Person, gibt es einen Teil von dir, der Pläne macht? Gut, dann lass ihn 3 Wege finden, wie du neues Verhalten planen kannst. Das Wort kreativ ist nur eine einzige Wahlmöglichkeit, eine von einer Myriade von Möglichkeiten, wie ihr eure Aktivitäten organisieren könnt. Der einzige und beste Weg, euch in einem Prozess wie diesem festzufahren, ist zu versuchen, ihn rigide durchzuziehen. Ihr sagt zum Klienten, nun, es gibt einen Teil von dir, den du als deinen kreativen Teil betrachtest. Blickt er euch dann gerade in die Augen und sagt, nein. So fangt damit an, andere Worte zu erfinden. Ist dir schon aufgefallen, dass es einen Teil in dir gibt, der für all die Umglücksaktivitäten verantwortlich ist? Und dass du den Kontakt zu diesem Teil herstellst, indem du deine Schläfen berührst. Ihr könnt alles machen. Hauptsache, das Resultat ist, dass er neue Wege hervorbringt, die die betreffende Absicht verwirklichen. Es sind euch in dem, was ihr tut, ebenso wenig Grenzen gesetzt wie eurer eigenen Kreativität. Wenn ihr keinen kreativen Teil habt, dann erzeugt einen für euch. Es gibt noch unzählige andere Möglichkeiten, wie dieser Prozess nicht funktioniert haben könnte. Ist euch aufgefallen, was die Leute hier wieder gemacht haben? Ihr habt alle gesehen, dass es funktioniert. Und gefragt habt ihr, welche Möglichkeiten gibt es, wie es nicht funktioniert haben könnte? Ich bin sicher, ihr könnt euch 100 Möglichkeiten zusammenbasteln, um es zu schaffen, dass dieser Prozess nicht funktioniert. Und sicher werden das auch viele von euch tun. Wichtig ist nur, wenn das, was ihr tut, etwas ist, was nicht funktioniert, tut etwas anderes. Wenn ihr fortlaufend etwas Neues macht, so wird auch etwas funktionieren. Wir möchten, dass ihr diesen Prozess miteinander zum Funktionieren bringt. Macht eine Erfahrung damit, auf die ihr euch nachher beziehen könnt. Sucht jemanden, der noch nicht weiß, dass er euer Partner wird, und probiert das Umdeuten. Wir werden hier bleiben, falls ihr euch festfahrt. Zusammenfassung: Das Umdeuten, Reframing. Erstens, identifiziere das Verhaltensmuster X, das verändert werden soll. Zweitens, stelle eine Kommunikation her mit dem Teil, der für das Muster verantwortlich ist. A. Wird der Teil von mir, der das Verhaltensmuster X ablaufen lässt, mit mir im Bewusstsein kommunizieren? B. Etabliere die Ja-Nein-Bedeutung des Signals. Drittens. Unterscheide zwischen dem Verhalten, dem Muster X, und der Absicht des Teiles, der für das Verhalten verantwortlich ist. A. Wärst du bereit, mich im Bewusstsein wissen zu lassen, was du mit dem Muster X versuchst, für mich zu tun? B. Wenn du eine Ja-Antwort bekommst, bitte den Teil weiterzumachen und seine Absicht zu kommunizieren. C. Ist diese Absicht akzeptabel für das Bewusstsein? Viertens. Erzeuge neue alternative Verhaltensweisen, die die Absicht bzw. den Zweck erfüllen. Auf der unbewussten Ebene kommuniziert der Teil, der das Muster X ablaufen lässt, dem kreativen Teil seine Absicht und wählt aus den Alternativen aus, die der kreative Teil hervorbringt. Jedes Mal, wenn er eine Alternative auswählt, gibt er das Ja-Signal. Fünftens. Frage den Teil. Bist du bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, die drei neuen Alternativen im entsprechenden Kontext hervorzubringen? Sechstens. Ökologische Überprüfung. Gibt es irgendeinen anderen Teil in mir, der einen Einwand gegen die drei neuen Alternativen hat? Kommt eine Ja-Antwort, dann gehe zurück zum Schritt 2. Auf einem Workshop für ein TA-Institut sagte ich einmal, ich glaube, dass bei jedem Menschen jeder Teil eine wertvolle Ressource darstellt. Und daraufhin sagte eine Frau, das ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Ich sagte nicht, dass es wahr sei. Ich sagte, wenn man das als Therapeut glaubt, dann kommt man sehr viel weiter. Also das ist ja lächerlich. Was führt dich zu der Annahme, dass das lächerlich sei? Ich habe Teile, die sind keinen Pfennig wert. Sie kommen mir nur andauernd in die Quere. Und das ist alles, was sie tun. Benenne einen von ihnen. Ich habe einen Teil, der mir immer, wenn ich etwas zu tun versuche, ganz egal was es ist, der mir andauernd sagt, ich würde es nicht können und ich würde versagen. Er macht alles doppelt so schwer als notwendig. Sie sagte, sie hätte die Highschool abgebrochen. Als sie sich entschied, zur Highschool zurückzugehen, sagte dieser Teil, das schaffst du nie. Dafür bist du nicht gut genug, du bist zu dumm. Es wird ein Reinfall, ein sehr peinlicher sogar. Du wirst es nicht schaffen. Aber sie schaffte es. Und sogar als sie sich, nachdem sie es geschafft hatte, entschied, aufs College zu gehen, sagte dieser Teil, du wirst sehen, du schaffst es nicht. Also sagte ich, nun, ich möchte direkt mit diesem Teil sprechen. Damit kriegt man die TA-Leute übrigens immer. Denn so etwas gibt es nicht in ihrem Modell. Ich sehe, während ich mit Ihnen spreche, über Ihre linke Schulter hinweg. Und das macht Sie ganz verrückt. Aber es ist ein effektiver Ankermechanismus, denn von diesem Zeitpunkt ab wird jedes Mal, wenn ich beim Sprechen über die linke Schulter hinweg sehe, nur dieser Teil zuhören. Ich weiß, dass dieser Teil von dir etwas ganz Wichtiges für dich tut. Und dass er dabei sehr heimlich und hinterlistig vorgeht. Selbst wenn du es nicht würdigst, ich tue es. Ich möchte gerne diesen Teil bitten, wenn er bereit dazu ist, Ihrem Bewusstsein mitzuteilen, was er für Sie tut. Denn vielleicht bekommt er dadurch wenigstens einen Teil der Anerkennung, die er verdient. Dann ließ ich Sie nach innen gehen und den Teil fragen, was das Positivste war, das er für Sie getan hat. Er trat gleich hervor und sagte, ich habe dich motiviert. Nachdem sie mir das erzählt hatte, sagte sie, also ich glaube, das ist Unsinn. Darauf sagte ich, nun, weißt du, ich glaube nicht, dass du im Moment in der Lage bist, hierher zu kommen, um vor dieser ganzen Gruppe daran zu arbeiten. Sie stand trotzig auf und marschierte durch den Raum nach vorne. Denjenigen von euch, die sich mit Strategien beschäftigt haben und die das Phänomen der Polaritätsreaktion kennen, wird aufgefallen sein, dass dieser Teil einfach nur ein neurolinguistischer Programmierer war, der etwas von Nutzbarmachung verstand. Er wusste, dass wenn er sagen würde, ah, du schaffst es schon, das College, du kannst es, sie dann sagen würde, nein, das schaffe ich nicht. Stattdessen sagte er zu ihr, du wirst die Abschlussprüfung nicht schaffen. So konnte sie sagen, ach so, und drauf losgehen und sie schaffen. Was wäre jetzt mit dieser Frau passiert, wenn wir den Teil irgendwie dazu gebracht hätten, damit aufzuhören, ohne zusätzliche Veränderungen einzuleiten? Sie hätte keine Möglichkeit mehr gehabt, sich selbst zu motivieren. Deshalb ist die ökologische Überprüfung so wichtig. Die ökologische Überprüfung stellt sicher, dass das neue Verhalten keinem der anderen Teile der Person in die Quere kommt. Bis hin zum sechsten Schritt haben wir im Wesentlichen ein Kommunikationssystem aufgebaut, nämlich zwischen dem Bewusstsein der Person und ihrem unbewussten Teil, der das Verhaltensmuster ablaufen ließ, welches sie zu verändern versuchte. Und wir haben es geschafft, effektivere, alternative Verhaltensweisen für den entsprechenden Bereich zu finden. Aber wenn ich damit fertig bin, weiß ich natürlich nicht, ob diese Verhaltensweisen für Sie als ganze Person von Vorteil sein werden. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang noch ein anderes Beispiel geben. Ich habe ängstliche kleine Leute erlebt, die auf ein Selbstbehauptungstraining gingen und aggressiv wurden. So aggressiv, dass ihr Ehepartner sie verlassen hat und sich jetzt keiner ihrer Freunde mehr mit ihnen unterhalten will. Sie schreien alle Leute an und sind extrem selbstsicher dabei, aber so entnervend, dass sie alle Freunde verlieren. Es ist eine Art Polaritätsflip, ein Umschlagen ins Gegenteil. So etwas kann man verhindern, wenn man eine Technik wie die ökologische Überprüfung zur Verfügung hat. Wenn ihr die Kommunikation abgeschlossen habt und für den Teil, der ursprünglich für das problematische Verhalten verantwortlich war, alternative, neue Verhaltensweisen erzeugt habt, bittet ihr alle anderen Teile, die Auswirkungen dieser neuen Verhaltensmuster zu überprüfen. Gibt es irgendeinen anderen Teil von mir, der irgendwelche Einwände gegen diese neuen Wahlmöglichkeiten in meinem Verhalten hervorzubringen hat? Wenn das der Fall ist, benutzt der betreffende Teil typischerweise ein gut unterscheidbares Signal. Vielleicht ist es ein Signal im gleichen System, aber es wird in der Weise unterscheidbar sein, wie auch verschiedene Körperteile unterscheidbar sind. Macht sich plötzlich eine Verspannung in den Schultern bemerkbar, so könnt ihr sagen, gut, mein Bewusstsein ist begrenzt. Würdest du bitte deshalb die Verspannung in meinen Schultern stärker werden lassen, wenn es bedeuten soll, ja, es gibt einen Einwand, oder sie abnehmen lassen, wenn es Nein bedeuten soll? Gibt es einen Einwand, so ist es ein erfreuliches Ergebnis, denn das bedeutet, dass es einen weiteren Teil gibt, eine zusätzliche Ressource, die bei dieser Veränderungsarbeit zu euren Gunsten aktiv beteiligt ist. Dann seid ihr wieder beim zweiten Schritt und geht noch einmal durch den Prozess. Zu den Dingen, die wirklich hervorragende Kommunikatoren von anderen unterscheiden, gehört vor allem der präzise Gebrauch von Sprache. Benutzt die Sprache so, dass ihr bekommt, was ihr wollt. Virginia Satir ist präzise in ihrem Gebrauch von Sprache. Und Milton Erickson war sogar noch präziser. Wenn ihr eure Fragen präzise stellt, bekommt ihr auch so präzise Informationen zurück. Zum Beispiel sagte jemand von euch, geh nach innen und frage den Teil von dir, der für dieses Verhalten verantwortlich ist, ob er bereit ist, sich zu ändern. Und er erhielt eine Nein-Antwort. Klar, das gibt ja auch einen Sinn. Er hat ihm keine neuen Verhaltensweisen angeboten. Außerdem sagte er nicht, bist du bereit zu kommunizieren, sondern er sagte, bist du bereit, dich zu ändern? Jemand anders sagte, wirst du der Teil von mir, der für dieses Verhaltensmuster verantwortlich ist, die von meiner Kreativität ausgesuchten Wahlmöglichkeiten akzeptieren? Und die Antwort war nein. Richtig so, denn deine Kreativität hat überhaupt keine Ahnung von deinem Verhalten in dem betreffenden Kontext. Der Teil, der die Auswahl treffen muss, ist der, der für dein Verhalten verantwortlich ist. Es ist derjenige, der sich dort auskennt. Mann. Was ist, wenn der unbewusste, kreative Teil sich weigert, überhaupt Wahlmöglichkeiten hervorzubringen? Wenn du ihn respektierst, wird das niemals vorkommen. Wenn du als Therapeut vor der Kreativität und dem Unbewussten der Leute keinen Respekt hast, wird dieser Teil ganz einfach aufhören, mit dir zu kommunizieren. Frau. Mein Partner und ich fanden heraus, dass unser Bewusstsein die Veränderung so gut wie nicht akzeptierte. Damit stimme ich völlig überein. Das ist eine sehr zutreffende Aussage über Therapeuten, vor allem wenn die Wahlmöglichkeiten unbewusst geblieben sind. Das trifft nicht notwendigerweise für andere Gruppen der Bevölkerung zu, aber es gibt Sinn. Denn die Therapeuten haben ein sehr neugieriges Bewusstsein. Beinahe jede moderne Psychotheologie, die ich kenne, impliziert die Notwendigkeit eines Bewusstseins für Veränderungen, und das ist absurd. Frau, ich bin verwirrt über die Begriffe Awareness. Anmerkung des Übersetzers: Bewusstheit im Sinne einer wachen Aufmerksamkeit. Ende der Anmerkung. Und Bewusstsein. Die Gestalttherapie betont immer wieder die Bedeutung der Awareness. Und wenn Fritz Perls sagte, verliere deinen Verstand und komme zu deinen Sinnen, und auf diese Weise die Awareness betonte, so sprach er meiner Meinung nach über die Erfahrung. Ich denke, er ging davon aus, dass sinnliche Wahrnehmung ohne Einmischung des Bewusstseins möglich sei. Er schrieb über etwas, das er die DMZ der Erfahrung nannte. Anmerkung des Übersetzers: Die Zone der Fantasie, Geistes- oder Bewusstseinstätigkeit, des Egos und der Täuschung. Diese Zone als Ort, an dem ein Ereignis stattfindet, unterschied er in seiner Topologie von der Zone des Selbst, SZ, und den Zonen der äußeren Umwelt, OZ, und der gemeinsamen Mitwelt, MZ. Die DMZ verhindert die direkte Kommunikation zwischen dem Selbst und den anderen Menschen. Sie hindert die Menschen daran, in Touch, in Berührung zu sein. Ende der Anmerkung. Er meinte, wenn man mit sich selbst spreche, sei man so weit entfernt von der Erfahrung wie überhaupt nur möglich. Sich Bilder zu machen, käme der Erfahrung schon näher. Und wenn man Gefühle habe, so sei man damit so dicht wie nur möglich an der Erfahrung. All das passiere in der DMZ. Und es sei etwas ganz anderes als das Verhalten und Handeln in der realen Welt. Ich denke, dass er sich damit auf die Tatsache bezog, dass man etwas direkt und ohne reflektierendes Bewusstsein erleben kann. Er nannte das im Hier und Jetzt sein. Wir nennen es Jetzt-Zeit, Uptime. Es ist die Strategie, die wir hier in diesem Workshop mit euch benutzen, um unsere Wahrnehmung und Reaktionen zu organisieren. In der Jetztzeit sprechen wir nicht mit uns selbst, haben keine Bilder und auch keine Gefühle. Wir haben einfach direkten Zugang zum sinnlichen Erleben und reagieren unmittelbar. In der Gestalttherapie gibt es eine implizite Regel, nach der Zugangshinweise etwas Schlechtes sind, denn sie zeigen, dass jemand vermeidet. Wenn ihr wegseht, vermeidet ihr. Wenn ihr wegseht, seid ihr im internalen Erleben. Dafür gebrauchen wir das Wort seinerzeit, Downtime. Fritz verlangte von jedem, in der Jetztzeit zu sein. Jedoch sagte er innerlich zu sich selbst, dass es besser wäre, in der seinerzeit zu sein. Er war ein sehr kreativer Mensch und ich glaube, das ist es, was er meinte. Es ist nur schwer zu erkennen. Frau, ihr sagtet, wir würden sehen, wenn das Umdeuten nicht funktioniert. Ich habe es jedenfalls gesehen, als ich durch den Raum ging. Wenn ihr es versucht und es nicht funktioniert, so ist es keine Aussage über die Methode. Es ist eine Aussage darüber, dass sie nicht kreativ angewendet wurde und dass nicht genug sinnliches Erleben da war, um alle vorhandenen Hinweise aufzunehmen. Nehmt ihr diese Tatsache des Nichtfunktionierens nicht als Kommentar darüber, wie dumm beschränkt ihr seid und wie unangemessen ihr vorgeht, sondern als Kommentar darüber, was es noch alles zu lernen gibt, so bietet euch die Therapie eine wirkliche Gelegenheit zur Entfaltung, anstatt zum Selbstkritizismus. Ich entdeckte etwas Wichtiges, als ich Hypnose lehrte. Ich denke, es ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb sich die Hypnose in dieser Gesellschaft nicht sehr verbreitet hat. Als Hypnotiseur versetzt man jemanden in Trance und fordert ihn dann in irgendeiner Weise heraus, indem man zum Beispiel sagt, du wirst unfähig sein, deine Augen zu öffnen. Die meisten Menschen sind nicht bereit, sich so einem Test zu unterziehen. Immer wieder fragen mich die Leute während eines Hypnose-Trainingsseminars, was ist, wenn ich diese Suggestion gebe und die Leute sie nicht ausführen. Ich antworte dann, gib ihnen eine andere. Wenn Sie nicht genau das bekommen, was Sie wollten, denken Sie, Sie hätten etwas falsch gemacht, anstatt dass Sie es zum Anlass nehmen, kreativ zu reagieren. Auf die Art kann man wunderbar in eine Falle stolpern. Wenn ihr schon, bevor ihr eine Kommunikation anfangt, entscheidet, was eine valide Reaktion sein wird, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sie bekommt, erheblich eingeschränkt. Wenn ihr jedoch ein Manöver durchführt, irgendeine Intervention macht und dann einfach wieder auf eure Sinne zurückkommt und darauf achtet, welche Reaktion ihr erhaltet, dann werdet ihr merken, dass alle Reaktionen utilisierbar sind. Es gibt keine besonders guten und auch keine besonders schlechten Reaktionen. Jede Reaktion ist eine gute Reaktion, wenn sie utilisiert wird. Und der nächste Schritt im Prozess der Veränderung ist. Scheitern könnt ihr nur, indem ihr aufgebt und beschließt, nicht noch mehr Zeit darauf verwenden zu wollen. Ihr könnt auch weitermachen und wieder das Gleiche tun, was natürlich nur bedeutet, dass ihr den gleichen Misserfolg zeitlich etwas ausdehnt. Es gab einmal ein Forschungsprojekt und ich denke, ihr habt alle ein Recht darauf, etwas darüber zu erfahren. Ein Drittel einer Gruppe von Leuten ging in Therapie. Ein Drittel wurde auf eine Warteliste gesetzt und einem Drittel wurden Filme von Therapien gezeigt. Die Leute auf der Warteliste haben sich im gleichen Ausmaß positiv verändert. Es ist eine Aussage über dieses Forschungsprojekt. Und zwar nur über dieses Forschungsprojekt. Dieses Ergebnis wurde mir so dargestellt, als beinhalte es eine Aussage über die Welt. Als ich als Kommentar dazu meinte, das Einzige, was ich klar daran erkenne, sei die Inkompetenz der Leute, die in dem Projekt die Therapie machten, da waren sie vor den Kopf geschlagen. Es war für sie eine völlig neue Vorstellung, dass so eine Interpretation überhaupt möglich sein könnte. Ich kam von der Mathematik zur Psychologie. Das Erste, was mir im Bereich der Psychologie klar war, war, dass das, was sie mit den Leuten machten, nicht funktionierte. Zumindest nicht bei denen, die noch in den Anstalten waren und noch in die Praxen kamen. Und die anderen waren ja schon nach Hause gegangen. Somit wusste ich nur, dass das, was sie mit ihren Klienten machten, ich nicht machen wollte. Was sie schon taten und was nicht funktionierte, war das Einzige, was es nicht wert war zu lernen. Der erste Klient begegnete mir in der privaten Praxis einer Therapeutin. Ich kam dorthin und beobachtete diese Therapeutin bei der Arbeit mit einem jungen Mann eine Stunde lang. Sie ging sehr warm, sehr einfühlsam und mitfühlend mit diesem Typ um, während er darüber sprach, wie schrecklich es zu Hause für ihn war. Er sagte, wissen Sie, meine Frau und ich sind überhaupt nicht in der Lage, zusammenzukommen. Und es wurde so unerträglich, dass ich das Gefühl hatte, meine Bedürfnisse und Wünsche blieben total unbefriedigt. Dann orientierte ich mich nach außen und hatte diese Affäre. Daraufhin sie, ich verstehe sie. Ich verstehe sie, wie es dazu kommen konnte. Und so ging es in einem fort, eine Stunde lang. Als die Sitzung zu Ende war, wandte sie sich an mich und sagte, nun, gibt es noch irgendetwas, was Sie hinzufügen möchten? Ich stand auf, sah den Typ an und sagte, ich möchte Ihnen sagen, dass Sie wirklich der mieseste Typ sind, den ich jemals getroffen habe. Sie hauen ab, machen rum hinter dem Rücken Ihrer Frau und dann kommen Sie hierher, um sich an den Schultern dieser Frau hier auszuweinen. Das bringt Sie keinen Schritt weiter, denn auf diese Weise werden Sie sich nicht verändern. Sie werden für den Rest Ihres Lebens so ein armseliger Typ bleiben. Es sei denn, Sie reißen sich zusammen und geben sich selbst einen Tritt in den Hintern und erzählen Ihrer Frau, wie Sie möchten, dass sie sich Ihnen gegenüber verhalten soll. Erzählen Sie es ihr doch so ausführlich, so explizit, dass sie genau wissen wird, was Sie von ihr möchten. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie immer so ein Jammerlappen bleiben und keiner wird Ihnen helfen können. Das war genau das Gegenteil von dem, was die Therapeutin davor gemacht hatte. Er war am Boden zerstört, total. Er verließ den Therapieraum, ging nach Hause und arbeitete das alles mit seiner Frau durch. Er setzte alles um, was ich ihm gesagt hatte. Und dann rief er mich an und sagte, es wäre die wichtigste Erfahrung in seinem Leben gewesen. Jedoch, während er noch damit beschäftigt war, habe ich mich von dieser Therapeutin überzeugen lassen, dass das, was ich gemacht habe, falsch war. Sie erklärte mir all die Konzepte über Therapie und warum das nicht hilfreich gewesen sein könnte. Sie überzeugte mich, dass ich ganz einfach das Falsche gemacht hätte.